Kapitel 22. Das süße Leben. Es ist toll, hier zu sein. Es ist toll, überall zu sein. Keith Richards, Rockgott, Experte für gutes Leben. Ich habe eine Katze, die 22 Jahre alt ist. Mein Vater ist 87. Die Katze und mein Vater verfügen über die gleichen Superkräfte. Sie schaffen es beide, dass ich ihnen mehr Aufmerksamkeit schenke und netter zu ihnen bin als zu anderen. Genauer gesagt, allen anderen, die nicht schon bald ihrer Sterblichkeit ins Auge blicken müssen. Dass meine Katze alt ist und vielleicht bald stirbt, wurde mir zum ersten Mal vor einem Jahr bewusst, als ihr gesamtes Körperfett über Nacht in die Bauchregion hinabsackte. Seither schleppt sie es nun wie einen Euter mit sich herum, während ihre Wirbelsäule vor lauter Schock immer noch ganz spitz und knochig hervorragt. Seitdem kommt es jedes Mal zu tränenreichen Abschiedsszenen, wenn ich das Haus verlasse, und in der Futterschüssel landet plötzlich nur noch teures Nassfutter. Im Fall meines Vaters lässt sich ein rapider Anstieg der Telefonate und der Flüge in den Osten verzeichnen. Ich lache jetzt lauthals über jeden seiner Witze, was sicher dazu führt, dass er sich mehr Sorgen um mein Wohlbefinden macht, als ich mir um seines. Zu meiner Freude kann ich berichten, dass beide, trotz ihres hohen Alters, noch topfit sind. Dad spielt einmal in der Woche Tennis und weiß immer noch, wer ich bin. Und meine Katze sprintet weiterhin los, wenn sie den Dosenöffner hört. Außerdem führen sie mir etwas Bedeutendes vor Augen. Was kann wichtiger sein, als möglichst viel von den geliebten Wesen, den geliebten Dingen und dem geliebten Leben in sich aufzusaugen, solange das noch geht? Wenn es etwas gibt, das Sie gern tun wollen, warten Sie nicht, bis Sie weniger zu tun oder mehr Geld haben, bis Sie bereit dafür oder 10 Kilo leichter sind. Tun Sie es sofort. So jung wie jetzt werden Sie nie wieder sein. Dreht es sich um geliebte Menschen, besuchen Sie diese so oft wie möglich. Gehen Sie jedes Treffen so an, als sei es das letzte. Fällt Ihnen der andere mal auf die Nerven, lieben Sie ihn trotzdem. Überwinden Sie bestehende Differenzen. Lassen Sie sich nie so sehr von Kleinigkeiten vereinnahmen, dass Sie es verpassen, Zeit mit den Menschen zu verbringen, denen ein Teil Ihres Herzens gehört. Wenn Sie sich im Leben noch nicht dort befinden, wo Sie gern hin möchten, arbeiten Sie weiter daran. Behandeln Sie sich selbst wie Ihren allerbesten Freund. Feiern Sie, was für ein großartiges Geschöpf Sie sind. Lassen Sie nicht zu, dass jemand Sie oder Ihre Träume schlecht macht. Am allerwenigsten Sie selbst. Ihr Leben findet jetzt statt. Wer schlummert, verliert. Lieben Sie sich selbst, solange Sie die Chance dazu haben.